Corona, wenn der Gin in mein Glas fließt. Sitz ich im Ferrari und bretter Richtung Paris. Ja, wir tragen Giorgio Armani. Ich bin ein Harami, liebe nur Masari. Und immer wenn der Gin in mein Glas fließt, sitz ich im Ferrari und bretter Richtung Paris. Ja, wir tragen Giorgio Armani. Ich bin ein Harami, liebe nur Masari. Sie gönnen mir den Erfolg nicht, sie glauben nicht an Karma. Im Holzfällerhemd werd ich Deutschrap sein Vater. Ich habe euch geschworen, egal wie oft ich fall, ich bleib nicht liegen. Ein Gig, 30 Riesen, für mich seid ihr Eintagsfliegen. Wir kommen vorbei im C63 Escarbon. Sechs Patronen, Samra, El Capone. Wir sind Ghettos in Berlin. Sneaker, weiße Presto auf die Jeans. Und ich bretter mit dem Jeep. Ja, ich steh zu meinen Entscheidungen. Die letzte war kein Fehler, geh auf 1. Und Rapper 61, Castalea, sie will Goldschmuck, Aramea, Neukölln, Porsche 911, Bretter im Carrera und lebt meine Träume. Auf Schule war geschissen, lieber Koma, nimm mein Kissen. Paar Jahre später, der Junge hat's gerissen. Ich bin Tony Soprano, Farbe Marokkano, Rolle in nem Lambo Gallardo. Und immer wenn der Gin in mein Glas fließt, sitz ich im Ferrari und bretter Richtung Paris. Ja, wir tragen Giorgio Armani. Ich bin ein Harami, liebe nur Masari. Und immer wenn der Gin in mein Glas fließt, sitz ich im Ferrari und bretter Richtung Paris. Ja, wir tragen Giorgio Armani. Ich bin ein Harami, liebe nur Masari. Sie gönnen mir den Erfolg nicht, keiner der es anerkennt. Kopfkrise, weil mich keine Frau so gut wie Mama kennt. Komme im Gabbana-Hemd, kippe Wodka Parlament. Maschall Araber Gang, Barra Barra Bang. Vielleicht geh ich morgen drauf, dafür nehm ich das in Kauf. All die Wege, die ich lauf, fall und steh wieder auf. Ich hab viel zu schnell vertraut, aber leider Gottes Monami. Schmeckt das echte Leben bitter, so wie Kokain. Wow, in dir wächst nur der Mut, wegen Testo im Blut. Willst du Stress, gibt's Besuch, Anthrazit, böser Blick. Angel Eyes, BMW, aggressiv und ich steck. Leitung heiß wegen Schnee, ihr habt mich ausgelacht. Denn vor kurzem fuhr ich mit der U-Bahn. Bald siehst du meine Fresse, riesengroß am Kudamm. Keiner wird von Reste satt. Ra, ich will beweisen, dass der Himmel keine Grenzen hat. Und immer wenn der Gin in mein Glas fließt, sitz ich im Ferrari und bretter Richtung Paris. Ja, wir tragen Giorgio Armani. Ich bin ein Harami, liebe nur Masari. Und immer wenn der Gin in mein Glas